Jesus hat die Kinder lieb, kommt, singt Halleluja. Jesus hat die Kinder lieb, kommt, singt Halleluja. Er liebt uns, wir müssen nicht mehr traurig sein. Er liebt uns, wir sind niemals allein. Jesus hat die Kinder lieb, kommt, singt Halleluja. Jesus hat die Kinder lieb, kommt, singt Halleluja. O Freude, mit Jesus durch den Tag zu gehen. O Freude, auf ihn allein zu sehen. Jesus hat die Kinder lieb, kommt, singt Halleluja. Jesus hat die Kinder lieb, kommt, singt Halleluja. Wir singen, weil unser Herz für Jesus brennt. Wir singen, weil er uns liebt und kennt. Jesus hat die Kinder lieb, kommt, singt Halleluja.